Erster, ich sah einen anderen mächtigen Engel, der vom Himmel herabkam. Er war von einer Wolke umgeben, hatte einen Regenbogen auf dem Kopf, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Füße waren wie Feuersäulen. Zweiter, er hielt ein kleines, offenes Buch in seiner Hand und stellte seinen rechten Fuß auf das Meer und seinen linken Fuß auf das Land. Dritter, er rief mit lauter Stimme, wie ein Löwe brüllt, und als er rief, sprachen die sieben Donner. Vierter, nachdem die sieben Donner gesprochen hatten, wollte ich es aufschreiben. Aber ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sagte, versiegle, was die sieben Donner gesagt haben, und schreibe es nicht auf. Fünfter, der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land stehen sah, hob seine rechte Hand zum Himmel. Sechster, er schwor bei dem, der für immer lebt und der den Himmel mit allem darin, die Erde mit allem darin und das Meer mit allem darin geschaffen hat, es wird keine Verzögerung mehr geben. Siebter, sondern wenn der siebte Engel seine Trompete blasen wird, dann wird Gottes geheimer Plan erfüllt sein. Diesen Plan hatte er seinen Dienern, den Propheten, als gute Nachricht mitgeteilt. Achter, die Stimme, die ich vom Himmel gehört hatte, sprach noch einmal zu mir, geh und nimm das offene Buch aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf dem Land steht. Neunter, ich ging zu dem Engel und bat ihn um das Buch. Er sagte zu mir, nimm es und iss es. Es wird deinen Magen bitter machen, aber in deinem Mund wird es süß wie Honig sein. Zehnter, ich nahm das Buch aus der Hand des Engels und aß es. In meinem Mund schmeckte es süß wie Honig, aber nachdem ich es gegessen hatte, wurde es in meinem Magen bitter. Elfter, dann sagten sie zu mir, du musst noch einmal über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige weissagen.